Bei Antenne Düsseldorf wird jetzt der Bürgerfunk ausgestrahlt. Die redaktionelle und produktionstechnische Verantwortung liegt bei den Bürgerfunkgruppen. Das reguläre Programm von Antenne Düsseldorf hören Sie wieder in einer Stunde. Füße aus der Suppe, die Gäste kommen! Ja, hallo, ihr Rübensüßchen, es ist Freitagabend. Herzlich willkommen zu Musik aus Flingernord von und mit Sam Hoppenstedt und Katalabonte. Ihr hört jetzt die Sendung mit der abwechslungsreichsten Musik aus Düsseldorf. Was für ein schweres Wort. Der ganzen Galaxis und noch darüber hinaus. Heute an meiner Seite der Tobi und Sam Hoppenstedt. Guten Abend, ihr beiden. Hallo. Hallo. Habt ihr euch einmal überlegt, die wievielte Ausgabe wir heute von Musik aus Flingernord ausstrahlen? Du wirst einen Grund haben, wenn du so hinterhältig fragst. Die 100. Knapp daneben, mein Lieber. Die 200. Da kommen wir der Sache schon etwas näher. Dann kann es nur die 300. sein. Und damit Gong hat der Kandidat genau, genau 100 Punkte. Wir spielen heute zum 300. Mal die vielleicht ungewöhnlichste Musikmischung hier auf der Frequenz von Antenne Düsseldorf. Garniert mit völlig durchgeknallten Comedy-Beiträgen aus der Birkenstraße von und mit Herbert Schrapnell und seiner liebreizenden Gattin Martha und dem Hausfreund The Only and Magic Strzemski und seiner Lebensabschnittsgefährtin Martina Reifen. Die Fahrausweise bitte. Genau, und so ganz nebenbei berichten wir über Aktuelles aus Düsseldorf, also zum Beispiel über Neues aus den Stadtteilen oder kommentieren sportliche Events wie die Auftritte von Fortuna oder berichten über Kurioses wie zum Beispiel unsere Lieblingsrolltreppe vom S-Bahnhof Wehrhahn. Und dazu gibt es Musik, die ihr sonst nirgendwo hören könnt. Euch viel Spaß und gute Laune in der nächsten Stunde mit antidepressiver Musik und Comedy aus Düsseldorf von der Twin Comedy. Das wird bestimmt nicht. rise again up from the tomb like the fragile sprout in twilight's gloom. To the world of foam, ancestral gold, the line of blood. A web stretched out so long ago. Thank you. Schatz, was gibt es heute Abend Leckeres zu essen? Lass euch rich verhessen, Hund. Was sagst du, Liebling? Lass euch rich verhessen, Hund. ersparen Sie sich unliebsame Überraschungen. Hören Sie einfach jeden Freitag Musik aus Flingern Nord. Die mit der Goldkante. Tun Sie es, bevor es eine andere tut. Also ich finde, es ist wirklich einmal an der Zeit, die Arbeit des Pflegepersonals in den Krankenhäusern und Pflegeheimen richtig zu honorieren. Die Arbeit wird einfach viel zu schlecht bezahlt. Ma, da, denn hätten sie was Anständiges lernen sollen, zum Beispiel Salamifist oder Manager. Und der Bademeister? Nein, Krankenschwester wird man eben aus Berufung. Bademeister, aber auch gnädige Frau. Und eine Krankenschwester muss wirklich alles können und ist dafür wirklich komplett unterbezahlt. Medikamente verteilen, eine gute Psychologin sein, Blutdruck messen. Wie, was? Blutdruck messen? Dafür könnten die Krankenhäuser mit der katholischen Kirche doch ein Joint Venture eingehen. Die haben hier noch Ehrenamtliche in der Kirche, die sich um den Blutdruck kümmern können. In der katholischen Kirche? Mach da, die haben doch reichlich Messdiener, die nur sonntags im Einsatz sind. Herbert, warum nicht gleich Messis oder Messerwerfer auf die Krankenstation oder besonders große Menschen? Wie, was? Messlatten. Und speziell ausgebildete Bademeister. Ich dreh euch nicht das Herz ab. Ach, Herbert. Ganz ruhig, Herbert. Come on. Du kommst jetzt in die Hauptverwaltung. Aber Chef, das kannst du nicht. So kommst du. Du kommst jetzt nach München. Aber Chef, da. Kein Bierwuchs. Bleiben Sie in Düsseldorf bei Musik aus Flingern Nord. Herbert Strzewski, was läuft denn heute Schönes im Fernsehen? Vielleicht eine schöne Doku-Soap, liebe Frau. Jo, die längsten Eltern der Welt. Zum Beispiel. Was mit Sex, gnädige Frau, auf Seife? Das heißt auf Streife und hat nichts mit dem Duschen in der JVA zu tun. Ich dachte dabei mehr an was mit Action wie Games of Thrones. Ist der da, wo auch der Zwerg mitspielt? Genau, der Tyrion Lannister. Ein typischer SPD-Stammwähler. Wie kommst du denn jetzt darauf, Herbert? Naja, es hieß doch immer, die SPD ist die Partei der kleinen Leute. Herbert, anstatt so einen Quatsch zu reden, schau doch mal bitte nach einer ordentlichen Action-Serie. Ja, gnädige Frau, Renzen und Benzen, Rizuli und Mazuli. Richtige Action-Serien, Strzewski. Aber die gibt es nicht mehr, Magda. Und allein dafür verantwortlich sind die Serienmörder. Herbert, du bist wirklich selten dämlich. Warte, Moment. Hier ist noch was, ein Bundeswehrfilm mit Daumen hoch, Martha. Ein Bundeswehrfilm? Wann denn? Na, heute Abend, The Bridge of Spieß. Die Mutter der Kompanie. Die Brücke vom Spieß, Martha. Das heißt Spice, Herbert, Spice. Spice? Also ein Horrorfilm? Ach, Herbert. We'll be right back. might not make it. You got me looking like buckwheat. Oh, here, boy, tell me which way but me. Far from a juicer, though your looks are deadly. If you walk, you're soft, still I hear the medley. Shiver me Timberland boots, cramp my style. She drives me wild. Wir unterbrechen diese Sendung für eine wichtige Durchsage. Sollte auch bei Ihnen gelegentlich eine wabbelige, blassblaue Masse aus dem Radio wabbern oder ein olivgrüner Tentakel nach Ihnen schnappen, hören Sie den falschen Sender. Schalten Sie ganz einfach um zur Musik aus Flingern Nord. Musik aus Flingern Nord. Es lädt. Nach nur einer Werbung sind wir gleich wieder für Sie da. www.wirverschenkenihrauto.de. Es war ganz einfach. Einfach hinfahren, Schlüssel abgeben und Schätzpreis zahlen. Wie selbstverständlich. Du bestimmst selber, was du noch zusätzlich berappen willst. Und vor allen Dingen auch bei Daimler und BMW ohne zusätzliche Zollgebühren. Und wir verschenken jetzt einfach Ihr Auto. Anonym, schnell und diskret. www.wirverschenkenihrauto.de. Ist eine Go-Go. Go, go. So, ihr rühmten Süßchen, das war zum Schluss noch ein uralter Oldie-Oldie aus den 80er Jahren. Oldie-Oldie. Ja, was soll ich sagen? So schnell kann eine Stunde vorbei sein. Wenn ihr uns, nein, nicht für so. Okay, lassen wir das. Sonst fliegen zu Hause die Boxen raus aus dem Schrank. Nicht zu laut, wir machen es demnächst nur noch ganz dezent. Ja, bitte. Ja, bitte. Wenn ihr uns etwas schreiben wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Bitte eure E-Mail an sb@duesselwelle.de oder an katalabonte@gmx.de. Die Adresse heißt wirklich so, ich wiederhole nochmal, katalabonte@gmx.de. Weil ich warte jetzt schon seit Jahren auf Post. Also bitte. Ich übrigens auch. Okay. Das funktioniert auch bei sb@duesselwelle.de. Wir wohl alle, ne? Und wie immer an dieser Stelle noch ein Hinweis in eigener Sache. Ihr könnt uns jeden 1., 3. und 4. Freitag hören, wenn man uns lässt. Wenn man uns loslässt. Und auch wenn es einen 5. Freitag gibt, immer um kurz nach 9, es sei denn, die Fortuna, die ja jetzt momentan noch um 19:30 spielt, nicht wahr? Mhm. Die Fortuna oder die DG spielen, aber hoffentlich bald in der 1. Liga, da sehen die Zeiten anders aus. Die Fortuna oder die DG spielen und werden übertragen. Bis dahin euch eine gute Zeit und immer daran denken. Was Gutes kommt wieder. Das verstehe ich. Also ich finde, es ist wirklich einmal an der Zeit, die Arbeit des Pflegepersonals in den Krankenhäusern und Pflegeheimen richtig zu honorieren. Fängt ja gut an. Seems like everybody's got a price. I wonder how they sleep at night. When the sale comes first and the truth comes second, just stop for a minute and smile. Everybody look to the left. Everybody look to the right. Can you feel that? Yeah, we're pale with love tonight. It ain't ever about the money. It's not about the money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. It ain't about the cha-ching, cha-ching. Not about the yeah, ba-bling, ba-bling. Wanna make the world dance. Forget about the price tag. Hey, hey, hey, hey. Won't you come see about me? I'll be alone dancing, you know it. Troubles and doubts, giving me everything inside and out. Don't you forget about me as you walk on by. Will you call my name as you walk on by? Will you call my name as you walk on by? Will you call my name? Tomorrow, let's do it tonight. Forget what they say, all my kids they play. I want you tonight. Grab somebody sexy, tell them hey, give me